Ja, ihr Lieben, bevor es losgeht, muss ich kurz Ilka ansprechen. Ilka, ganz brav, ganz ruhig, nicht bellen, ganz, ganz brav, schön lieb sein. Mach Sitz bei Fuß und geh ganz, ganz brav jetzt zu Frauchen. Braves Hundchen, ganz ruhig, nicht bellen, ganz ruhig. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live Talk Radio. Wenn ihr nur gestern die Sendung nicht gesehen habt, dann denkt ihr wahrscheinlich, jetzt ist er völlig neben der Kappe. Ist er aber nicht, es hat einen Grund. Ilka ist nämlich ein kleiner Hund und den wollte und musste ich jetzt zu Beginn dieser Sendung ansprechen. Und warum, dieses klären wir am Ende dieser Sendung auf, kurz vor zwei. Ich grüße euch herzlich und ich sage euch unser Thema für heute Nacht. Unser Thema heißt nämlich peinliche Vorlieben. Und ich frage euch, welche peinlichen Vorlieben habt ihr und welche peinlichen Vorlieben haben eure Mitmenschen? Ein paar Beispiele. Also beispielsweise könnte eine peinliche Vorliebe sein, beim Kochen in der Nase popeln oder immer ins Bett pupsen oder immer jedes Wochenende 4 Stunden das Auto polieren oder heimlich an den Socken schnüffeln oder irgendwelche Sachen. Also wenn ihr Lust habt, mit mir über heimliche Vorlieben zu reden, eure eigenen oder über die Vorlieben anderer Leute, 0130 2911, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Ich bin gespannt auf Jessica, die ist 27 Jahre alt. Hallo. Ja, grüß dich. Hey, das klingt ja ganz nach Süddeutschland oder so. Ist das so? Ah, nee. Nee. Nee, mal so, mal so. Mal so, mal so. Klang fast schon nach Schweiz. Ja. Jessica. Ja? Ja, peinliche Vorlieben. Ja, also mein Thema ist, ich muss in den blödsten Situationen pupsen. Hatten wir nicht das Vergnügen schon mal miteinander? Das kann sein. Ne, das ist noch gar nicht lange her. Ja, letzte Woche. Ja. Dann bin ich ganz vertraut mit dem, was du sagen willst. Ja, genau. Ne? Also das ist deine peinliche Vorliebe. Ja, was heißt Vorliebe? Eigentlich wenig, also mehr peinlich, kann man sagen. Aber letztens hast du mir erzählt, dass es nicht so peinlich ist. Nee, wenn ich draußen bin, ist es peinlich. Ach, wenn du... Letztens ging es ja mir um Sex, ne? Sex und Pupsen. Ja. Ich hatte letztens auch schon gesagt, ich halte den ganzen Tag so die Furzerei auf und abends kommt es raus. So war es, ja. Aber tags kommt auch schon mal so einiges raus. Dadurch, dass ich abends so einen Fencheltee trinke oder so, dann kommt halt abends so richtig, ja, lasse ich richtig Gas ab. Ja. Nur am nächsten Tag fängt es ja wieder an. Und am Tage ist dir das natürlich peinlich, wenn da mal was rausfließt. Ja, ja. Zum Beispiel so im Bus oder wir sitzen im Restaurant oder so. Aber das kann man ja eigentlich so, in der Regel kann man das ja beherrschen, ne? Nee, eben nicht, das ist ja mein Problem, weil ich zu Hause ja immer Druck ablasse und nur am Furzen bin. Ja. Dann vergesse ich das, wenn ich mal irgendwie außer Haus bin oder so. Ne? Mhm. Du hast das jetzt gerade auch schon angesprochen mit dem Nasepopeln. Das habe ich auch. Mensch, du bist ja ein ganz außergewöhnliches Exemplar mit all solchen Sachen, die eigentlich peinlich sind. Ja, das ist total peinlich, weil ich vergesse dann einfach, dass ich nicht in meinen eigenen 4 Wänden bin. Ne? Du bist einfach ein ganz natürliches Mädchen, sagen ganz wir so. Genau. Ne? So richtig Mädchen, das im Leben steht. Jetzt sag mir mal, wie das dann für dich ist, wenn es dir dann beispielsweise in der Straßenbahn oder im Bus passiert. Also wenn das ist ja dann für die anderen unter Umständen auch sehr belästigend. Ne? Ja, wenn sie stinken, dann schon. Aber manchmal gibt es Reaktionen, so zum Beispiel, dann wird mitgelacht oder so. Ach, man lacht dann auch mit. Ja, also ich habe schon öfter Leute so erlebt, die mitgelacht haben oder so. Hast du dich auch schon entschuldigt dann? Nee, eigentlich nicht, nur wenn sie gestunken haben. Dann sagst du, ach, es tut mir leid. Dann sag ich, oh, sorry. Passiert nicht nochmal. Und wie reagieren die Leute? Nee, komm schon mal vor, sag ich dann mal. Wie reagieren die Leute dann darauf? Gar nicht, also ich kriege auch keinen roten Kopf oder so, obwohl ich finde, für mich selber ist es peinlich. Mhm. Aber die anderen reagieren dann aber auch nicht so irgendwie. Ich glaube, dass den anderen das auch peinlich ist und deshalb sagt man, ich glaube schon. Nee, ich glaube mir mehr wie den anderen. Also mir wäre das peinlich. Echt? Wäre mir sehr peinlich. Wenn ich neben dir im Bus sitzen würde, würde ich erstmal denken, also die Alte sollte sich mal ein bisschen anstrengen, dass ihr das nicht passiert. Ja, wieso wäre dir das denn peinlich? Ja, mir wäre es unangenehm. Mir ist er doch rausgerutscht. Ja, trotzdem. Ja. Also ich würde so tun, als hätte ich es gar nicht gemerkt. Hatte. Ja, ich bin so verklemmt. Nee, echt? Ja, klar. Ich denke, du bist so ein Coolen, hör mal. Ja, lass ich nur raushängen hier in der Sendung manchmal. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ne, das sind dir die Liebsten. Ja. Jessica, okay, also das war das Thema, so Pupsen in der Öffentlichkeit, das ist dir unter Umständen auch manchmal peinlich. Und zwar bei jeder Gelegenheit also. Danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Ciao. Rebecca, 24. Hallo. Ja. Oh mein Gott, ich habe mir das gar nicht so schlimm vorgestellt. Es ist total schlimm jetzt, ne? Ja. Jetzt hören Millionen Menschen dir zu. Du bist im Fernsehen, zwar nur mit der Stimme, aber immerhin. Und ja, im Radio. Ja, schon. Vor allem gerade zu einem peinlichen Thema. Ja, aber jetzt nicht mal los. Weil das habe ich noch niemandem erzählt. Bei dir hatte mal einer angerufen. Mhm. Der hatte gesagt, er hätte das Gefühl, ständig einen Faden hinter sich herzuziehen. Ja, eine unsichtbare Linie. Das ist aber schon ja, sehr lange her. Ja, auf der Autobahn dann ja. Lang fuhr. Und sehr lustig, ja. Ja, ich habe ja immer mal darauf gewartet, dass noch mal so einer anruft, weil in etwa habe ich sowas auch, ne? Ja, so, wie denn? Wie ist es denn bei dir? Nicht einen Faden direkt, aber der Vergleich war gar nicht so schlecht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich verdrehe. Wenn ich jetzt meinetwegen, ich habe jetzt eben gemerkt, ich bin mit dem Telefon vom Flur ins Zimmer und um das Bett rumgelaufen bis zum Fenster und dann mich rechts rumgedreht ins Bett gestiegen. Aber jetzt ist die Schnur, die ist ja schon verdreht. Ja, nein, die Schnur, das ist dann egal. Aber ich habe mich dann meinetwegen rumgedreht, ja. Ganz rum, ja. Um ins Fernsehen zu gucken. Ja. Und habe mich dann irgendwie, dann fühle ich mich innerlich, ich habe mich dann also aufs Bett gestellt und mich wieder da rumgedreht. Ne? Das ist aber so ein bisschen ähnlich mit der Linie. Ja, also, eben, ich sage, du fühlst dich ganz so, aber du fühlst dich verdreht. Ich fühle mich irgendwie, ich weiß nicht. Du hättest dann nicht ganz entspannt vor dem Fernseher sitzen können. Nein, ich fühle mich dann unruhig. Irgendwie, als ob das nicht stimmt. Als ob, also, nein, weiß ich nicht, als ob ich aus dem Gleichgewicht bin oder. Und dann hast du dich auch. Schief bin oder. Weiß ich nicht, das kann man schlecht erklären. Und aber, dann hast du dich auf dem Bett wieder anders rumgedreht. Ja, ich habe wieder anders rumgedreht. Und direkt fühlst du dich besser. Ja. Dreh dich doch mal jetzt, während wir uns unterhalten, mal einmal ganz, ganz rund. Mach mal. Einmal ganz rund? Ja. Muss man mal die Schnur ja, zeigen? Ja. Also du drehst dich jetzt schon im Moment. Ich drehe mich. Ich habe ja. Mich gerade gedreht. So, jetzt bist du einmal, also ganz, ganz rund gedreht, ne? Ja. Einmal ganz rund. Jetzt beschreib doch mal deine Gefühlslage jetzt im Moment. Ja, es geht. Ja, aber ich mein, wie gesagt, das habe ich eben auch im Vorgespräch schon gesagt, das ist nicht immer. Das ist nicht generell so. Mhm. Warte mal. Ich habe mich gerade also wieder umgedreht. Also weil da so ein unwohles Grundgefühl ist? Ja, vielleicht auch, weil ich jetzt so stark dran denke, ja. Weil ich drüber rede. Aber wie gesagt, das ist nicht immer das. Ich kann mich auch so auf dem Bürostuhl ein paar Mal in eine Runde drehen, das macht dann nichts, ne? Mhm. Oder so, wenn ich durch eine Tür gehe in eine Küche und wieder zurück, dann drehe ich mich ja auch irgendwie um. Wie kommt das denn, oder wie oft kommt das denn so in, weiß ich, am Tag und in der Woche vor, dass du dich dann wieder zurückdrehst? Das kann ich gar nicht sagen. Das kann mal alle paar Tage, alle paar Wochen sein. Das kann ich so genau gar nicht definieren. Und manchmal fällt mir das halt eben so auf. Und das war dir bisher peinlich, das überhaupt irgendjemandem zu erzählen? Das habe ich noch nicht mal meinem Freund erzählt. Das ist auch schon passiert, dass ich gesagt habe, ich hole mir noch was zu trinken, bin rausgegangen. Hast du schnell mal umgedreht? Weil mir das zu peinlich war, zu sagen, ich muss mich mal gerade umdrehen. Also damals, diesem Anrufer, der konnte das eigentlich auch gar nicht erklären, was dieses Unwohlsein ausmacht. Ja, ist das bei dir auch so? Ja, hat er auch gesagt, Unwohlsein, das passt. Wie gesagt, deswegen rufe ich eigentlich auch an, weil für mich ist das eigentlich kaum ein Problem, wie gesagt, weil das ja auch nicht ständig ist, sondern aber wieso ist dir das denn peinlich, das deinem Freund zu sagen? Im Prinzip ist es doch was ganz, ganz Nettes. Wir lachen da jetzt auch ein bisschen, wir schmunzeln darüber. Ja, ich weiß nicht. Das du hast Angst, dass er denkt, die... Ich halt einer an der Klatsche, ne? Ja, irgendwie. Also ich kann dich ganz beruhigen, du weißt, also du hast es gehört damals, es gibt Menschen, die haben das Gefühl, dass Linien hinter ihnen sich herbewegen, ne? In Schnur, ja genau. Ne? Ich fand das damals so treffend. Also irgendwie, ja, eine Schnur eigentlich nicht, wie gesagt, weil das ja auch nicht ständig ist. Hast du das immer schon, solange du dich erinnern kannst? Das kann ich gar nicht sagen. Wurde vorhin auch gefragt, wie lange ich das habe. Das, wie gesagt, das ist nicht ständig, das ist nur manchmal halt. Ne? Oftmals hat man solche Gefühle wirklich seit Kindesbeinen, von Kindesbeinen an. Kann durchaus sein, das will ich gar nicht mal abstreiten. Also es ist eine Kleinigkeit, die dir ein bisschen peinlich ist, aber wahrscheinlich wirst du damit 100 Jahre alt, hoffe ich zumindest. Ja, ich weiß nicht, ich werde. Dann so im Altersheim drehst du dich dann auch noch mal ein paar Mal so irgendwo ja, rum. Das, aber wie gesagt, weil du damals auch so verblüfft warst über diesen Menschen, der da anrief. Ja, das war aber auch sehr witzig. So, teilweise, was er sagte, genau auf mich zutraf. Ja. Und deshalb noch kein anderer dazu angerufen und gesagt, hey, manchmal habe ich auch so ein komisches Gefühl. Also du siehst, ihr seid nicht alleine auf der Welt. Ihr ja, Menschen... Bin ich zu zweit. Ja, wahrscheinlich noch viel mehr, wer weiß. Rebecca, ja, danke für deinen Anruf. Ich rufe dir heute noch einen an. Ich wollte noch was bemängeln. Na bitte. Dass deine Sendung so spät kommt, weil für Leute, die um 5:30, 6 aufstehen und den ganzen Tag arbeiten. Was meinst du, wie viele Leute das bemängeln? Inklusive der Moderator. Kann man das nicht irgendwann mal früher verlegen, weil mein Freund da schimpft schon immer, wenn ich morgens so müde bin. Dann müsste das gesamte Programm im WDR Fernsehen umorganisiert werden. Ach, das macht ja nichts. Das finde ich eigentlich auch, sollte niemand machen. Dann beweist man dein Organisationstalent. Vielleicht hat ja der Programmdirektor heute Nacht zugehört und überlegt sich das mal. Rebecca, alles Gute, ciao. Ja, ich finde deine Sendung echt super, wollte ich noch sagen. Dankeschön. Okay, tschüss. Ihr Lieben, das Thema heute Nacht heißt peinliche Angewohnheiten, peinliche Marotten. Was habt ihr da zu bieten? Was macht ihr so an Seltsamkeiten vielleicht, die euch ein bisschen peinlich sind, oder welche Seltsamkeiten bemerkt und beobachtet ihr bei euren ganz nahen Mitmenschen oder vielleicht auch so bei Arbeitskollegen? Da gibt es manchmal auch so Sachen, die einen tierisch auf die Nerven gehen, wenn man mit jemandem den ganzen Tag zusammenarbeitet und das immer wieder beobachten muss. 0130 2911 Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Andreas, 29. Hallo Andreas. Ja, hallo Domian. Ja. Ich rufe dich an hier aus Hannover und wollte dich erstmal recht herzlich grüßen. Danke. Weil jetzt hat man endlich mal die Möglichkeit. Und jetzt zu meinem Problem. Ja, mein Problem ist eigentlich das, dass ich seit meinem 14. Lebensjahr beim Sprechen spucke. Und das hat sich rausgestellt, dass, wie gesagt, ich bin 29 jetzt und das hat sich mittlerweile rausgestellt, dass es doch zum Problem geworden ist. Was heißt denn spucken? Ja, also Was man so im Volksmund sagt, eine feuchte Aussprache? Eine feuchte Aussprache. Also es kommt immer so ein bisschen so ein Nieselregen hier vorne raus. Ja, oder mal eher auch saftige Stücke. Richtig, genau, mal heftiger, dann mal wieder weniger. Also im besonders schlimmen Fall ist es eigentlich dann so, wenn ich jetzt aufgeregt zum Beispiel bin, jetzt irgendwie nervös bin, vor irgendwas auch Angst habe, dann ist das also wirklich sehr schlimm. Und also vom Beruf bin ich Dachdecker. Und da ist es ja nun so, dass man auch öfter mit dem Kunden mal Kontakt hat. Wobei, ja, auf dem Dach ist es ja nicht so schlimm. Nee, das ist ja egal. Das mache ich ja dann dicht und wenn ich dann spucke. Genau, das nehmen wir im Ernst jetzt. Und ja. Also da hat man ja nun oft den Kontakt zu Kunden. Ja. Und ja, dann passiert das dann auch. Und das ist mir dann auch wirklich peinlich, weil ich kann die nicht direkt angucken. Weil ich dann auch wirklich Angst habe, dass, sage ich jetzt mal wirklich, wenn ich sie jetzt anspucken würde oder so, die wissen, dass das jetzt nicht als Beleidigung gemeint ist. Also die kriegen das schon wohl mit, dass das irgendwie eine Störung im Nervensystem ist. Also wäre dein Ding nicht gerade das, was ich hier mache, so kurz vor einer Kamera zu sitzen? Ich denke mal wohl nicht. Dann würde ich man das alles machen. Wäre vielleicht schön, aber... Also man sieht es auch, ne? Man sieht es auf jeden Fall. Ja. Ist es so, dass wenn du aufgeregt bist, dass dann du auch mehr Speichel produzierst? Das kann ich eigentlich so nicht sagen. Das ist eigentlich, möchte ich bald sagen, gleich bleibt. Also ich sag mal, eigentlich ist es so, wenn ich aufgeregt bin, habe ich eher einen trockenen Mund, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist es auch so, weil du sagst, saftige Stücke oder so, dann ist es also auch wirklich so, dass es dann extremer ist. Dann ist es auch sichtbarer irgendwie. Dann ist der Speichel weiß und... Also aber das stimmt. Also das ist ja komisch. Das kennen wir ja alle, dass wenn man sehr aufgeregt ist, dass man einen trockenen Mund hat. Genau. Und dass dann trotzdem bei dir dann Speichel und Spucke rauskommt. Richtig, auf jeden Fall ist es so. Aber wie gesagt, das ist bei mir dann, wenn ich aufgeregt bin, ist der Mund zwar trocken, aber dann ist es, man hat weniger Speichel in dem Sinne schon, da hast du recht, das ist natürlich klar. Aber wie lange ist das? Er ist dicker, der Speichel irgendwie. Ja. Also das ist irgendwie. Wie lange ist das bei dir schon so? Seit meinem 14. Lebensjahr. Und ich bin da auch zum Arzt gegangen, damals, wo das anfing. Also meine Mutter ist mit mir zum Arzt gegangen und da sagte ich, sollte doch mal zum Zahnarzt gehen, dass eventuell vielleicht irgendwie mit den Zähnen zusammenhängt. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin beim Zahnarzt gewesen und der hatte mich auch also untersucht, den ganzen Kiefer auch geröntgt, alles, ob ich eventuell irgendwie eine falsche Haltung hätte oder sowas. Und das ist nicht der Fall gewesen. Und ja, wie man das immer sagt, in Pubertät, da verändert man sich, da passieren die merkwürdigsten Dinge. Und also dann bin ich wieder zu meinem Arzt gegangen, wie gesagt, und habe ihm das auch gesagt, dass es mit den Zähnen überhaupt nicht zusammenhängt. Ja. Und halt, ja, da sagte dann, dass es eventuell eine Störung im Nervensystem sein könnte. Und da kann man nichts gegen machen? Da kann man nichts gegen machen, nein. Überhaupt nichts? Kann man überhaupt nichts gegen machen. Das ist, ich versuche das auch zu trainieren. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen albern an, aber ich stehe dann auch vorm Spiegel und versuche wirklich jetzt mal klar. Sätze oder am Tage, wenn ich jetzt irgendwie was erlebt habe, dann versuche ich diesen Satz nochmal nachzusprechen und versuche, also ich mache da auch wirklich die merkwürdigsten Bewegungen eigentlich. Ich verkrampfe mich erst recht dabei, ja, wenn ich versuche, anständig zu sprechen. Ja, wie machst du das? Redest du dann besonders artikuliert und besonders genau und den Mund sehr auf? Genau, und zu genau und das ist es. Genau das ist es, ja. Das sieht dann zwar albern aus, wenn man sich dann selbst noch im Spiegel betrachtet. Gelingt dir das denn dann vor dem Spiegel? Ist es dann besser? Ich möchte sagen, teilweise ja. Teilweise ja, aber es kommt trotzdem immer wieder mal durch. Also bist du da schon richtig übel angemacht worden von Leuten? Also was ich mal erlebt habe, ach, das ist, also ich habe schon viele Sachen im Zusammenhang damit erlebt. Also in der Disco war es damals so, also das ist das letzte Erlebnis, woran ich mich jetzt wirklich mal so erinnern kann. Da war ich mit einem Kumpel und habe mit ihm mehrere Bier getrunken, wie es halt so ist und gute Stimmung auch gewesen und es standen auch mehrere am Tresen. Und dann habe ich was bestellt und da war es dann also auch, da ging das dann schon los. Und das Schlimme war, da waren so richtig Deckenfluter über den Tresen und da war das natürlich auch richtig sichtbar. Und dann habe ich also gemerkt, dass neben mir oder schräg gegenüber von mir, dass da schon Leute anfingen so ein bisschen und haben auch gezeigt und haben gelacht darüber. Ja. Und also ich bin nicht gerade schwach, ich bin eigentlich sehr kräftig, aber ich denke mal, Manchmal ist mir danach, das irgendwie mit Kraft auseinanderzusetzen. Weil wenn ich mich da hinstelle und fange dann an zu diskutieren und sage, hey, warum lachst du denn und was soll denn das? Was heißt mit Kraft auseinandersetzen? Das heißt, du gibst denen einen auf die Nase? Nein, oder? Um Gottes Willen. Ich sage, ich könnte das, aber das ist ja nicht das Ding. Ich sage mal, das ist nicht die richtige Lösung. Ja, aber auf jeden Fall. Nicht. Aber anders, wenn ich mit ihnen versuche zu sprechen, dann bin ich in dem Moment ja auch aufgeregt. Mhm. Und dann ist ja das Problem wieder. Dann geht das weiter und dann lachen die mehr. Und finden noch Mitlacher und dann bin ich natürlich der Kasper, sag ich jetzt einfach. Andreas, wie ist es denn bei den Mädels? Wenn du Frauen kennenlernst, ist das nicht ein großes Handicap? Auf jeden Fall ist es das. Und also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Domian, da bin ich wirklich sehr zurückhaltend. Mhm. Bin ich sehr zurückhaltend. Was heißt das? Du bist 29? Richtig, ja. Das heißt, du bist solo? Nicht ganz. Also ich habe schon so ein Mädchen und aber auf lockerer Basis halt. Aber wie gesagt, jetzt Kontakt aufzunehmen mit jemand anderem, ob es jetzt sei es ein anderes Mädchen oder man möchte ja auch mal, man will ja nicht mal nur baggern, man will ja auch mal sich nett unterhalten. Mm. Und das ist das, dem gehe ich aus dem Weg. Mm. Und das ist aber mein so Problem. Arbeitskollegen und so, die haben das, akzeptieren das. Und das ist, ja, da sind ab und zu dann auch, kommen dann auch ein paar Sprüche oder so, der Spucker oder pass auf, deck schnell ein und sonst regnet es durch oder. Aber da lache ich dann auch mit, das ist was anderes. Mit denen bin ich tagtäglich zusammen, da muss ein gutes Auskommen da sein. Wenn ich es recht verstanden habe, waren das bisher zwei Ärzte, die sich damit befasst haben. Einmal der Zahnarzt und der Arzt. Und der Hausarzt. Und der Hausarzt. Genau. Ich würde an deiner Stelle mich dann doch nicht so damit abfinden, dass das nun dein ganzes Leben lang so gehen soll. Ich würde auch nochmal einen anderen Arzt aufsuchen. Vielleicht gibt es da auch Mittel irgendwie, dass man da so, was ich, psychosomatisch irgendwie vielleicht auch, dass es irgendwas gibt, eine Methode, dass man, dass du das dir wegtrainieren kannst. Ja, vor allen Dingen, was ich ja nun komisch finde, ist halt, ja gut, ich meine, man kann sagen Pubertät, aber was. Na, die ist ja nur vorbei. Also erstens das, aber es fing ja zu dem Zeitpunkt, fing es ja an in etwas zeitgleich oder davor oder etwas danach. Vielleicht ist es ja wirklich auch ein psychologisches Problem, wer weiß. Ja, ich würde an deiner Stelle wirklich nochmal einen Arzt aufsuchen und also einen Arzt wirklich deines Vertrauens und mit dem das nochmal durchsprechen. Vielleicht kann man das sogar von der psychologischen Seite knacken. Na klar, das will ich auf jeden Fall auch nochmal versuchen. Alles Gute. Und schönen Dank, Domian. Ja, bis dann mal. Ja, okay, ciao. Wenn ich jetzt böse gewesen wäre, hätte ich jetzt gesagt, gut, dass wir nur miteinander telefoniert haben. Aber das meine ich natürlich nicht so. Stefan, 35, hi. Stefan. Ja, ja, jetzt bin ich. Ja, schön. Ja, peinliche Angewohnheiten. Peinliche Angewohnheiten, ja. Noch was zu der Rebecca, die den Zahn hinter sich herzieht. Ja. Ich habe da so eine blühende Fantasie. Ich stelle mir gerade vor, wenn sie tanzen muss. Oder sie tanzt, dann müsste sie sich wieder entwirren. Ach je. Ja. Gut, mein Thema. Ja, ich will mich heute outen, beziehungsweise... Heute ist der große Abend. Nein. Also gar nicht so schlimm. Ja. Das ist sehr banal. Ich esse meine Popel gerne. Da bist du wahrscheinlich nicht allein auf der Welt. Nein, ganz genau. Ich finde es persönlich ekelhaft, aber ich habe so oft schon gesehen, dass Leute das machen. Ach Gott, ja, siehst du, das ist das nämlich, wo eigentlich mein Problem damit anfängt, weil das hat mir noch nie einer gesagt. Wo ich immer dann, wenn ich das irgendwie heimlich beobachtet habe, das fing in der Schule schon an, ich hatte einen ersten, zweiten Schuljahr, der aß seine Popel auch immer, da fand ich das schon immer ekelhaft. Ist das nicht ekelhaft? Oder ist es der Ekel, der dich reizt daran? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Warum isst du sie denn dann? Nervosität, Langeweile, Zigarettenersatz, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also es ist nicht kein Ekel bei mir. Aber es ist auch kein besonders Lustgefühl. Nö. Es ist einfach so eine Angewohnheit. Ja, ich kenne den Geschmack und es ist nichts Besonderes. Wie schmeckt's denn? Salzig. Salzig, angenehm salzig. Angenehm salzig. Also doch, so ein bisschen angenehm ist es dann doch. Ja, natürlich. Wenn es angenehm wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Heißt das, dass du dich dann auch viel mit dem Finger in deiner Nase aufhältst? Ja. Das ich muss ja immer viel suchen. Und du magst Popel aller Art. Also die langen, es gibt ja dicke, lange, so schaufige und ganz kleine und sowas. Ja, richtig. Das spielt gar keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du nimmst alles, was die Nase produziert. Ja, richtig. Im Winter ist es vielleicht ein bisschen mehr, weil durch die kalte Luft dann sind sie etwas härter und dann halten sie länger. Mhm. Und ja. Machst du das ganz heimlich, ne? Das ist das Problem nämlich. Es hat mich noch nie einer drauf angesprochen. Und dann bin ich so vertieft in meiner Arbeit, sag ich mal. Was arbeitest du denn? Und, nein, in meiner Arbeit. Achso, mit der Nase, ja. Forschens, genau. Ja. Was meinst du denn? Dann bin ich so vertieft und dann werde ich das wahrscheinlich gar nicht mitkriegen. Also es hat mich noch keiner drauf angesprochen. Wahrscheinlich hast du eh in deiner Umgebung den Spitznamen Andreas der Popler, der Popelesser. Ich denke mal, das glaube ich nicht, weil das kommt dann irgendwann mal durch. Spätestens irgendwo auf einer Fete oder so, wenn man dann viel getrunken hat, da der Alkohol bringt ja doch ziemlich viel weiter. Mhm. Ich denke mal, dann hätte ich das schon gehört. Also definitiv, es hat noch kein Mensch, auch keine Frau, dich darauf angesprochen. Bis jetzt noch nicht. Ne? Bis jetzt noch nicht, ja. Wäre es dir peinlich, wenn dich jemand darauf ansprechen würde? Ja, schon, ne? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Mhm. Warum ist einem das eigentlich peinlich? Ne? Machen Tiere, Tiere machen das wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, oder? Nee, ich weiß es nicht, ob ein Hund mit seiner Pfote in die Nase. Na gut, also, aber, es gibt ja noch andere Tiere. Ich weiß nicht, anerzogen wahrscheinlich. Mhm. Das tut man nicht. Das tut man nicht, das passt in unsere Kultur nicht rein, ne? Ja, richtig. Ja. Und, aber jetzt. Ja, ich warte halt noch auf den großen Tag, wenn man mich wirklich darauf anspricht und sagt, ey, alte Sau. Andreas, was meinst du, wie oft Stefan, genau. Was meinst du, wie oft du morgen angesprochen wirst, hey, du alte Sau, nach diesem Gespräch? Ja, dann werde ich mal sehen, wie hoch deine Einschaltquote ist. Ja, du wirst dich wundern. Stefan, alles Gute. Tobias, tschüss. Angenehme Nacht. Ja, dir auch. Tschö. Jetzt ist Carmen dran und die ist 41. Hallo, Carmen. Hallo, ja. Hallo, Tobias. Hi. Hi. Du hast auch eine peinliche Angewohnheit selbst. Ja, ich nuckel am Daumen. Mit 41 Jahren? Ja. Eine reife Frau von 41 Jahren nuckelt am Daumen? Ja. Wie kommt das? Ich weiß nicht, das habe ich schon immer. Solange du denken kannst? Ja, ja. Als junges Mädchen auch? Ja, ja, und wahrscheinlich schon im Mutterleib. Das kann natürlich sein, ja. Nuckelst du heimlich am Daumen? Ja, halt zu Hause, wenn ich es mir vor dem Fernseher gemütlich mache. Also wenn du Domian guckst, dann ja, nuckelst du auch am Daumen? Ja, oder Buch lese oder... Egal, ja, im Bett sowieso, zum Einschlafen. Immer zum Einschlafen? Mhm. Ich habe irgendwo mal gehört, gelesen, dass das schlecht sein soll für die Zähne. Stimmt das? Nö. Also deine Zähne sind astral in Ordnung? Ja, doch. Ja, doch. Jetzt versuch es mir bitte zu erklären, was so schön ist am Daumennuckel. Ich weiß nicht, das ist irgendwie entspannend und dann zwirbel ich an meinen Haaren rum, nehme zu und wickel sie mir um die Nase und das ist toll. Also du fühlst dich dann so richtig pudelwohl. Ja. Ne? Du liegst dann da im Bett und nuckelst die Welt um dich herum ist in Ordnung. Ja, doch. Das ist besser als autogenes Training bei dir. Ja, genau. Ja. So in der Zeit, ich könnte mir vorstellen, wenn man so jugendlich ist und als du, weiß ich, 17, 18, 19 warst, wie haben deine Eltern das mitgekriegt damals? Also was sie alles versucht haben, Fingerdaumen mit Senf einschmieren und Daumenex und Tod und Teufel, nichts genutzt? Nö. Haben die dich auch ausgeschimpft deshalb? War das ein richtiges Problem? Ja, dann fällt dir faul der Daumen ab und du machst dir die Zähne kaputt und ach, was weiß der Geier alles. Wer weiß das denn außer deinen Eltern? Und wir? Wer weiß mein, das denn noch? Mein Partner. Dein Partner? Ja, also das war am Anfang unserer Kennenlernzeit uferlos peinlich. Ich habe immer gewartet, bis der einpennt. Ja, dass der das nie mitkriegt. Das war mir sowas von peinlich. Da habe ich dann doch... Und er findet das süß. Ich wollte gerade sagen, das kann man ja auch sehr putzig finden. Ja, ne? Wenn Carmen da so ganz eingekauert im Bett liegt und am Daumen lutscht, dann könnte einem das Herz schon hochgehen. Ne? Ja, das finde ich putzig. Wie lange hast du das denn so hinter dem Berg gehalten, bis er es dann rausbekommen hat? Ach ja, doch, also schon eine Zeit lang, ein paar Monate. Als es dann anfing, dass er über Nacht geblieben ist und so. Ne? Ja. Hast du Kinder auch? Ja, eine 16-jährige Tochter. Eine 16-jährige Tochter? Ja. Und weiß die das auch? Ja. Das kam aber jetzt ein bisschen zögerlich. Ja, doch, die weiß es. Die weiß es. Ja. Und wie findet die das? Ach, das ist wurscht. Der ist das egal, das gehört einfach dazu. Mutti lutscht am Daumen. Die kennt es nicht anders. Die ist damit aufgewachsen. Ja, die Mutti lutscht die Tochter auch am Daumen? Nee. Also vererbbar ist es nicht? Nee, nur die Kinder von meinem Partner, die Tochter von den Zwillingen, die steckt sich die Mittelfinger zum Nuckeln in den Mund. Also liegt es dann doch irgendwie in der, wenn auch entfernten Familie bei euch? Ja, bloß bei ihr sind wir noch am Schimpfen, weil sie ihre Zähne kaputt macht. Mhm. Bist du berufstätig? Ja. Ja. Passiert es dir in einem unbeobachteten Moment tagsüber bei der Arbeit? Nee, erst wenn ich auch entspannen will und relaxen will. Aber was machst du vom Beruf? Köchin. Ach ja, da ist es ja fast legitim, auch schon mal irgendwas an den Finger zu lutschen. Ja, genau, ne? Genau, da darf ich das. Da darfst du das dann ja auch. Nee, darf man nicht. Nee, natürlich nicht, klar. Aber wenn das so Freundinnen oder so also weitere Bekannte erfahren würden, das wäre dir auch unangenehm. Ja, doch schon. Das müsste ich nie haben. Ja, aber das ist auch so eine Angewohnheit, die schadet niemandem. Und wenn dein Partner das okay findet, dann schadet. Okay, außer mein Daumen, der sieht schon ziemlich zerknödelt aus. Ist es denn immer der rechte? Immer rechts? Ja. Und wie sieht das, eine gute Frage oder ein guter Hinweis, wie sieht der Nagel aus? ich hatte Nagel, ist normal, aber es ist halt nur so, dass es halt jetzt der Daumen halt immer aussieht, als wenn ich zu lange gebadet bin. Ja, wenn man das also angeschrumpelt. Ja, ne? Ja, so verschrumpelt. Würde es denn vielleicht auch mal so für zwischendurch mal ein Schnuller tun? Nee. Das nicht. Nee, da hatte ich mich schon als Kind geweigert. Die habe ich kategorisch abgelehnt. Ja. Weil ich hatte hier in der Sendung auch schon einige Leute, die... Ja, ich habe das gehört mit dem Schnuller. Genau, ja, die das gerne machen. Ja. Ist ja so ähnlich irgendwo, ne? Nee. Also... Keine Chance. Das Letzte war, ich hatte mir meinen Nuckeldaumen mal gequetscht, der war eingebunden. Das war dramatisch. Das ja. Ist aber... Stell dir mal vor, der müsste mal 5-6 Wochen in Gips. Oh, das wäre fürchterlich. Das wäre... Schlaflose Nächte. Das wär, könntest du dann vielleicht ausnahmsweise doch mal ausweichen auf den anderen Daumen? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das muss der Daumen sein. Ja, ja, genau. Das ist dann die perfekte Entspannung. Ja, genau. Da wünsche ich dir jetzt noch schönes Nuckeln. Ja, ne? Ja. Verfolge unsere Sendung noch. Ja. Jetzt Daumen rein und dann wieder vor den Fernseher. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss, Karin. Tschüss. Andreas, 34. Jürgen? Ja, Andreas, hallo. Hallo Jürgen, ich bin 34. Ja, habe ich das nicht gesagt? 30 habe ich verstanden. Ach, was rede ich? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Sind wir beide gut, aufgeregt. Jürgen, folgendes. Erstmal Kompliment an deine Sendung, die finde ich super. Also ich bin ein sehr großer Fan von euch. Ich super Sendung. Danke dir sehr herzlich. Folgendes Angewohnheitchen habe ich. Seitdem ich ein Baby bin, wackele ich mit dem Kopf hin und her. Mhm. Und zwar musst du dir das so vorstellen, du liegst im Bett und wackelst mit dem Kopf immer nach rechts und links, als würdest du Nein sagen, ne? Nee, warte, sag mal Nein, schüttel mal mit dem Kopf. So? Ja, genau so. So. In der Geschwindigkeit auch so? Nein, langsamer. Langsamer. Ich war gerade wieder am Schwindelig, wenn man das ganz schnell macht. Also immer eher so, oder wie? Ja, du langsam, also schnell. Du langsamer, liegst, schnell, es kommt drauf an. Du liegst, halt, du liegst im Bett und machst dann immer so? Richtig. Warum machst du das? Ja, warum? Das ist eine gute Frage. Das hat meine Schwester angefangen. Da war ich ja so vielleicht ein halbes Jahr oder sagen wir ein bisschen älter, 3 Jahre alt. Und da habe ich das von der abgeguckt. Ja. Und das sieht natürlich etwas merkwürdig aus. Sieht merkwürdig aus. Machst du die Augen dabei zu? Ja. Aber auch dann könnte ich mir vorstellen, wird einem da auch nicht ein bisschen schwummerig, wenn man das immer zu Das ist wie so ein Rauschzustand. Und damit schläferst du dich quasi ein? Was heißt, ja, ist das, so ein, das mache ich vorm Einschlafen. Aber das mache ich auch tagsüber zur Musik hören. Ja. Oder zum Entspannen, wie meine Vorrednerin auch oder so. Und vor allem, das mache ich heimlich, weil das darf kein anderer wissen. Ja. Wer weiß es überhaupt? Meine Familie. Die Familie. Und die haben das da schon akzeptiert? Wenn ich zum Beispiel bei meiner Schwester zu Besuch bin, die wohnt ein Dorf weiter, dann liege ich auf der Couch, bin Musik am Hören und am Wackeln, da macht mir das nichts aus. Aber es sieht halt eben merkwürdig. Ja. Ja. Also, aber nochmal ganz klar gefragt, das ist eine Angewohnheit, das hat jetzt keine körperlichen Ursachen, dass es irgendeine Nervenstörung ist oder sowas. Wie gesagt, ich mache es heimlich. Ich komme mir eigentlich so recht normal vor. Mhm. Nur halt eben, wenn man das so sieht. Meine Schwester hat aufgehört, aber ich glaube, ich werde es so machen, bis ich Opa bin, weil ich finde das so schön, Domian. Das kann ich eigentlich praktisch nur jedem empfehlen, das also, zu machen. Also, ich sehe schon, halb Deutschland, nachher, wenn es einschläft, liegt dann so im Bett, ne? Und ja, und dann zur Musik oder auch tagsüber zur Entspannung, da kann man wunderbar bei nachdenken. Jetzt muss ich dich natürlich auch fragen, Bett ist ja nur unsere intimste Zone, die wir so haben, ja. Bereich. Wie ist es denn, wenn du einen Partner bei dir hast? Ich hatte vor 13 Jahren meinen letzten Partner gehabt. Wie bitte? Und bei der konnte ich das auch machen. Aber ich meine, während des Liebesspiels oder so fällt das aus. Ja, ich meine, da denke ich natürlich nicht daran. 34 Jahre alt, vor 13 Jahren, das heißt mit 21 hattest du deine letzte Partnerin. Richtig. Wie kommt das, dass da so eine lange Zeitspanne jetzt zwischenliegt, des Single-Daseins? Hat das damit was zu tun? Puh, nee, Domian, also wie gesagt, das ist, das habe ich mir angewöhnt, wie ich ein Baby war. Mhm. Und das werde ich mein Leben lang machen, nur nee. Hat meine Schwester jetzt aufgehört. Die Frage war ja, ob vielleicht dein Alleinesein mit dieser Angewohnheit irgendwas zu tun hat. Das glaube ich nicht, das weil ich das immer zu gut verheimlicht habe. Mhm. Achso, und damals, die letzte Partnerin. Ja. Wie war das da? Wie? Die hat das akzeptiert. Ich meine, die hat nicht gedacht, dass ich verrückt wäre oder so. Mhm. Beziehungsweise, weil, guck mal, normalerweise machen das ja Leute, die, das sieht man auch schon mal in Krankenhäusern oder so. Ja, auch Behinderte, geistig Behinderte machen das auch öfters. Richtig, oder auch die alten Juden zum Nachdenken, habe ich mal gehört, die würden ja, das auch genau, gemacht haben. Ja, genau, ja. Auf jeden Fall, das... Also du befindest dich da in einer sehr ehrenwerten Tradition, ne? Ja. Also kann man nicht anders sagen. Ja, Andreas, Du willst es auf jeden Fall, bis du Opa wirst, beibehalten. Aber, weiß ich, aber ich komme davon nicht los, du mir. Aber damit du Opa wirst, brauchst du erstmal eine Frau. Lass uns darüber reden, dass du jetzt bald ein Mädel bekommst. Domian, folgendes. Ich bin ein religiöser Mensch, ja, und ich will eine religiöse Verbindung haben. Also wenn, dann sucht der liebe Gott mir eine Frau aus. Und ich will auch nur eine haben und die soll fürs Leben reichen. Und wenn ich in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Mhm. Also religiös heißt, du bist Christ? Ich bin wissender Christ. Du bist wissender Christ? Das vertiefen wir jetzt nicht, was ein wissender Christ ist. Aber du möchtest auf jeden Fall auch eine wissende Christin haben. Ja, auf jeden Fall. Aber die musst du dir schon irgendwo suchen, Mensch. Die Wie fällt gesagt, das sucht der liebe Gott für mich aus. Wenn du heiratest oder so, dann wird ja auch, dann ist das ja eine Verbindung fürs Leben. Ja. Und die, wie gesagt, die kann der Mensch allein nicht treffen, die wird von höherer Ebene aus bestimmt, denke ich. Aber der liebe Gott serviert sie dir ja nicht. Von ja, oben. Auf dieser Erde wohl wahrscheinlich nicht mehr. Oh, ich mag schon, das wird jetzt metaphysisch. Ist ja eigentlich gar nicht unser Thema. Das Thema war ja, die... Ja, es kommt aufs Wackeln an. Es kommt aufs Wackeln. Ich kann das nur jedem empfehlen. Ja. Weil das ist so ein Rauschzustand irgendwie. Man wird müde davon, bevor man einschläft. Ja. Tagsüber kann man sich wunderbar entspannen bei Musik hören. Also was der einen, der Daumen ist, ist für der dich... Ja, das Kopfwackeln. Genau, das Kopfwackeln. Ja, alles Gute dir. Und ich hoffe, dass das vielleicht mit der Frau auch noch klappt demnächst. Ja, ich meine, Wünsche würde ich mir schön. Also wäre schon, nicht schlecht, ne? Alles klar. Alles, was man so in diesem Leben noch arrangieren kann, sollte man machen. Wir verwahren nichts auf später auf. Ich habe ein bisschen Angst davor noch. Ja, Andreas. Aber sieh mal zu, ich wünsche dir viel Glück dabei. Jürgen, komm, die Männer in deine Sendung. Danke. Vielen Dank. Tschüss, Andreas. Tschüss. Tschüss. 1:31 Uhr und 46 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Brav, Ilka. Ganz, ganz, ganz liebes Hundchen. Schön auf dem Teppich sitzen bleiben. Nicht bellen, nicht wieder anfangen zu bellen. Ganz brav sein. Ganz braves Hundchen. Ilka. Das ist schön. So kriegen wir das doch alles hin. Ich bin gespannt gleich auf das Gespräch mit Inge. Und die Insider wissen Bescheid. Jetzt sage ich euch erstmal, was für ein Thema wir heute Nacht haben. Das Thema heißt ungewöhnliche und peinliche Angewohnheiten und Marotten. Wenn ihr solche Marotten und Angewohnheiten habt oder wenn ihr diese Marotten und Angewohnheiten bei anderen Leuten beobachtet und darüber schmunzelt oder sie euch auf den Geist gehen, auf die Nerven gehen, dann solltet ihr ganz schnell bei mir anrufen und es erzählen, alles erzählen. 0130 2911, Telefonnummer, Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich 27 Jahre alt Frank. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich muss mich erstmal den ganzen Komplimenten anschließen. Danke. Das ist schön. Mach weiter so. Ja, wir bemühen uns, klar. Okay. Frank. Ja, meine Marotte ist, ich muss an allem riechen. Ist das wahr? Egal, ob es was zu essen, was zu trinken oder sonst irgendwas ist, bevor ich es mir zuführe, muss ich erstmal kräftig dran riechen. Jetzt werden wir beide uns richtig intensiv darüber unterhalten. Ich nämlich auch. Du auch? Ich auch, ja. Aha. Das ist wirklich auch eine Angewohnheit, bevor ich irgendwas esse, was ich nicht so kenne oder was Neues, geht es immer erst einmal, rieche ich da dran. Ja, vielleicht kannst du mir erklären, warum das so ist. Das ist das Tier in uns. Mit Sicherheit, Frank. Tiere riechen ja auch an allen Sachen. Ne? Die schnüffeln immer erst so rum und riecht es gut und ist es auch was Zuträgliches, was man da essen sollte. Wie ist es bei dir? Ist es wirklich bezogen auf alle Lebensmittel? Auf alles, ja. Also vorwiegend Lebensmittel, dann auch Getränke, dann bevor ich eine Zigarette rauche, wird erstmal kräftig, ne, dran. Klar, ja. Ich musste vorhin schon fast schmunzeln. Ich habe mir heute Nachmittag Möhren gekauft. Aha. Und Möhren riechen ja eigentlich sehr wenig. Ne? Ich habe selbst an der Möhre gerochen, bevor ich die gegessen habe. Was magst du am liebsten riechen an Lebensmitteln? Ich weiß nicht, also vor allem an Wurst, muss ich sagen. Also wenn ich ein Brötchen esse mit Wurst drauf, aha, und ich glaube, die ziehe ich mir zuerst durch die Nase rein und dann erst durch den Mund. Ist es bei dir denn auch so, wie bei mir, dass du nur einmal am Anfang riechst und dann ist gut? Ja, doch, ja. Also einmal Möhre geschnuppert, dann kann sie gegessen werden. Zwischendurch wird nicht nochmal daran gerochen. Nur einmal am Anfang. Ja. Wie lange hast du das schon? Das ist eigentlich immer schon seit ich klein war, damals vor 50 Jahren. Mhm. Was, vor 50 Jahren? Ah ja, ich sag immer so. Ach so. Nee, eigentlich schon immer. Immer an allem wird zuerst gerochen. Das tut natürlich andere Leute tierisch nerven. Ach, ich glaube, bei mir kommt das daher, ich habe das von meinem Vater mir abgeguckt. Der macht das auch. Hm. Und da bin ich quasi mit aufgewachsen. Hat aber auch seine Vorteile. Das hat den Vorteil, dass man manch ein Lebensmittel, was nicht mehr so ganz in Ordnung ist oder verdorben ist, von vornherein als solches erkennt. Das stimmt, ja. Ne? Ist es dir denn peinlich, das zu machen? Das heißt, so heißt ja die Sendung heute. Nö, also mir ist es nicht peinlich. Es ist halt nur peinlich, wenn ich dann von anderen Leuten darauf angesprochen werde. Wirst du viel angesprochen? Wenn ich eingeladen bin und muss dann natürlich erstmal an den Sachen riechen, die mir vorgesetzt werden, dann kommt natürlich schon mal ein blöder Spruch, wo es dann heißt, so mal, warum musst du jetzt daran riechen? Vertraust du mir nicht? Oder? Also ich habe da noch nie irgendwie üble Erfahrungen gemacht oder üble Reaktionen eingeholt. Jetzt auch, wenn ich durch die Stadt gehe und hol mir an so einem Imbiss ein Brötchen oder eine Wurst oder weiß der Geier irgendwas und dann ich rieche dann erstmal dran und da kommen schon so komische Blicke rüber. Ich versuche das manchmal auch so ein bisschen zu kaschieren, damit die anderen das gar nicht so mitkriegen. Machst du das auch, dass du da so deine heimlichen Riechverfahren hast, mal eben so schnell an der Nase vorbei oder so? Nö. Das nicht? Nee, ich ziehe das schon mit Genuss zur Nase hin und rieche dann dran. Es hat ja wirklich es ist so ein Vorspiel zum Essen, ne? Also wenn ich daran denke, beispielsweise, ich mag unglaublich gerne Himbeeren riechen, frische Himbeeren. Mhm. Und wenn man einmal erstmal dran gerochen hat, kriegt man erst recht Appetit darauf, ne? Ne? Ist so. Ja, ne, das passiert mir aber auch bei Gegenständen. Ich meine, ich bin von Beruf Discjockey und wenn ich dann das Mikrofon in die Hand nehme, rieche ich vorher erstmal dran. Da unterscheiden wir uns. Also ich rieche hier nicht an meinem Kopfhörer, oder? Wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, ich würde hier dieses Mikro mal kräftig an die Nase ziehen und dann mal dran. Dieses hier? Ja, genau. Nee, so bin ich dann doch nicht. an welchen Gegenständen noch riechst du? Ja, an allem praktisch. Also wenn du jetzt CDs kaufst, auch? Nee, an CDs nicht. Weil die riechen das fast überhaupt nicht. Nee. Jetzt gehen wir mal so. Das ist auch schon vorgekommen, dass ich an der CD-Hülle gerochen habe, weil das riecht so ein bisschen schämig, hat so einen eigenartigen Geruch. Gibt es bei dir Tabugrenzen, wo du nicht dran riechst? Nö, ich rieche überall dran. Du riechst auch an deinen Socken? Auch, ja. Und magst du das? Kommt drauf an, wie lange sie getragen wurden. Ich glaube, das ist auch eine Angewohnheit, was ganz viele Leute machen. Das mag ich auch nicht so gern, aber ich glaube, dass das ganz viele Leute tun. Das ist irgendwie auch ein Reflex. Ja, ja, klar. Ich muss aber zu der Sache vorhin mit den Pupsen, muss ich mal sagen, ist mir auch schon passiert, dass wenn halt mal ein Pups rausgeht, dass dann halt so eine Hand hochwedelt, dass man dran riecht. Mhm. Und auch eigenartig. Ja, und da bevorzugst du dann auch bestimmte Gerüche nach bestimmten Lebensmitteln, die du vorher zu dir genommen hast? Nee, also da gibt's mal keine Parade. Ja. Also du bist ein sehr, das Sinnesorgan riechen ist ganz ausgeprägt bei dir. Denke schon. Mhm. Wie ist das bei dir so mit Freundinnen? Akzeptieren die das? Oder rümpfen die da auch schon mal die Nase, wenn du das immer so machst? Nö, da gab es eigentlich noch nie Stress. Ich habe mal eine Talkshow gesehen mit Herrn Fettberg. Kennst du den? Ja. Das ist dieser dicke Talkmaster aus Österreich. Ja, genau. Der erzählte, dass er manchmal monatelang seine Bettwäsche nicht wechselt, weil er diesen Geruch so angenehm findet, der dann im Laufe der Wochen und Monate entsteht. Ja, da braucht er wenigstens seine Nase nicht mehr fest dran zu halten, das merkst du dann ja schon so auf Entfernung. Ja, also solche eher Abnormitäten finden wir bei dir nicht. Nee. Das nicht. Letztendlich ein ganz normaler junger Mann. Eigentlich schon. Frank der Schnüffler. Danke für deinen Anruf. Tschüss. So. Gero, 24. Ja, hallo Domian. Hallo Gero. Der Gero. Ja. Meine peinliche Angewohnheit ist, ich habe das Bedürfnis, bei Freunden ins Waschbecken zu pinkeln. Du Sau. Ja, wirklich. Wieso pinkelst du nicht in dein eigenes Waschbecken? Nee, das traue ich mich nicht. Das mache ich nicht. Also zu Hause soll das alles schön sauber abgehen. Ja, ja, genau, genau. Wenn ich bei Freunden bin und... Warum denn das Waschbecken? Kannst du ins Klo pinkeln? Ja, aber da kann ich mich im Spiegel anschauen. Ich meine, das mache ich ja nicht immer. Ja. Das schaue ich mich dann im Spiegel an. Das ist praktisch, das ist einfach, das ist eine Höhe. Also kannst du ja währenddessen die Haare kämmen und genau. Dann pinkelst du? Genau, richtig. Dann pinkel ich, schaue mich an und finde das eigentlich ganz toll. Ja, das ist natürlich, das musst du nun sehr geheim halten, ne? Das muss ich sehr geheim halten, ja. Weil wenn ich mir vorstelle, dass sich jemand danach dann irgendwie da die Hände da wischt, ja. Das ist natürlich was ganz... Oder gar die Zähne putzt, ne? Und ja, sich da ja, so runterbeugt. Aber da denke ich eigentlich gar nicht drüber nach. Das ist ja alles egal, was die anderen Leute dann da empfinden danach. In dem Moment schon. Hauptsache, du kannst da pinkeln. Genau, genau. Ich meine, ich mache das ja nicht immer. Also, das ist ab und zu passiert das mal und... ich meine, ich bin auch sonst irgendwie pinkel ich meistens im Stehen. Ja, das ist mir sehr sympathisch. Und das, naja, und dann passiert das einfach. Ja, ist das auch, hat das irgendwie so einen Aspekt vielleicht auch, dass es einfacher ist, in ein Waschbecken zu pinkeln, weil es eben höher ist, als ja, unten in die Kloschüssel? Genau, also einmal ist das höher und zum anderen ist der Streufaktor dann ja auch nicht so groß. Stimmt, das heißt, letztendlich ist es sogar hygienischer, willst du damit sagen? Ja, eigentlich schon. Ja, ich hoffe, dass du hinter den Wasser noch ein bisschen aufdrehst und das Ganze ausspülst. Ja, selbstverständlich, danach wasche ich mir ja die Hände. Ah ja, klar, ja, natürlich, ja. Mhm. Ja, und ich meine, natürlich reizt dann auch die Gefahr, vielleicht erwischt zu werden. Also wenn ich bei Freunden bin, dann schließe ich meistens auch die Tür nicht ab. Aha. Und dann pinkel ich einfach da rein, aber bis jetzt bin ich noch nicht erwischt worden. Du bist ein Pinkel-Exhibitionist. Aber absolut. Wirklich. Es kann ja, insofern könnte man dich auch erwischen, also wenn man gepinkelt hat, entstehen ja irgendwie so Dämpfe. Ja. Ne? Und wenn jemand direkt danach vielleicht sich an dem Waschbecken irgendwie zu schaffen macht, könnte er es da riechen. Ne? Wir, die wir eine feine Nase haben, könnten das sofort wahrnehmen. Eigentlich ja. Ja. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Weiß ich nicht, das ergab sich irgendwie so mit 17, 18 fing das irgendwie mal an und das war irgendwie auf einer Party, da hatte ich zu viel getrunken und habe das Klo nicht mehr gefunden. Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, das Waschbecken ist so groß. Warum eigentlich nicht da rein? Genau. Pinkelst du auch schon mal in Küchen, also in so Küchen Nee, das habe ich noch nicht. Spülen. Das habe ich noch nicht gemacht. Also ich brauche dann schon ein Bad, ich brauche ein Waschbecken und ich brauche einen Spiegel davor, damit ich mich dann auch so sehen kann, wie dann so die Erleichterung dann von sich. Da siehst du, wie ein Mann aussieht, der pinkelt. Richtig, richtig. Das macht mir wirklich unheimlich viel Spaß. Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken, wenn dir das so viel Spaß macht ja. Und dir ein so großes Anliegen ist, das ab und zu machen, warum nicht zu Hause? Ja, meine Freundin ist relativ resolut und auch relativ, also bei uns ist alles ziemlich sauber und ist auch alles aufgeräumt und ja, das mache ich einfach nicht, das traue ich mir. Da hast du ein bisschen Schiss, ne? Da habe ich aber ganz schön Schiss. Gibt es denn Freunde, bei denen du das bevorzugt machst, oder ist das egal? Hauptsache, du bist irgendwo unterwegs draußen. Ja, also, ja, bei den Freunden mache ich das und ich meine, wenn ich irgendwie in der Kneipe bin, dann habe ich ja das Pissoir und das finde ich sowieso so schön, also allein auch die Form schon ja. Von dem Pissoir und da gefällt mir das auch, aber sonst lege ich mich nicht irgendwie fest. Also, pinkelst du lieber... Es ist ein absurdes Gespräch. Pinkelst du lieber bei Freundinnen in das Becken oder bei Freunden? Da mache ich keinen Unterschied. Da machst du keinen Unterschied. Da machst du keinen Unterschied. Das Bad ist schön sauber ja. Und ich habe so richtig schön, also das glänzt dann und dann kann ich so richtig schön da rein. Weißt du, ich fragte das, ich mutmaßte irgendeine eine sexuelle Abnormität dahinter, weil du gerade sagtest, es macht ja auch so einen Reiz die Vorstellung, dass jemand da vielleicht reinkommt und dich dabei erwischt. Ja, ja, aber bis jetzt ist noch keiner reingekommen. Mensch. Also, was meinst du, wie viel demnächst reinkommen werden, wenn du irgendwo zu Besuch bist? Ja, ich weiß nicht, ich weiß. Gero. Ja. Also, das bringt mich jetzt auf die Idee, noch genauer darauf zu achten, wenn ich Besuch habe, ja. Was die Leute da in meinem Waschbecken veranstalten. Ja, wunderbar. Nicht, dass da so einer drunter ist wie du. Ja. Das wäre die größte Sauerei. Ich hoffe. Gero, mach's gut. Alles klar. Ciao, danke. Ciao. Tschüss. Mensch, Mensch, was wir hier alles wieder erfahren. Was gucken wir unter die Bettdecken der Leute? Mandy, 17 Jahre. Ja, hallo, Domian. Hallo, machst du auch solche Sachen? Nee, das nicht. Also es geht auch nicht um mich, sondern um meine Mutter. Ja, was macht die denn? Also wenn wir einkaufen gehen, dann, das macht sie nicht bewusst, das ist eher unbewusst bei ihr. Also dann lässt sie so richtig den Rülpser raus, ne? Also so wie es dann kommt bei ihr. Was, den Rülpser? Ja, mitten beim Einkaufen. Sie rülpst, deine Mutter rülpst beim Einkaufen? Ja, ja. Und, aber man kann doch nicht immer rülpsen. Oder? Nee, wenn sie gerade mal Cola getrunken hat oder so. Also sie macht das nicht mit Absicht, aber wenn gerade mal Luft hochkommt, dann lässt sie es auch richtig raus, ne? Wie peinlich. Ja. Und du stehst dann daneben? Ja. Und deine Mutti rülpst beim Einkaufen? Ja, genau. Dann gehst du so gleich zur Seite und signalisierst den Leuten, die gehört nicht zu mir, oder wie? So ungefähr ist auch schon vorgekommen. Ja. Also wir werden auch immer ziemlich schief angeguckt und dann sag ich auch Stunden zu ihr, Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen hier. Und dann macht sie meistens schon so ups und das ist ihr dann gar nicht so bewusst. Ne? Also dir ist es peinlicher, als es ihr peinlich ist. Ja, so ungefähr. Mhm. Was sie auch noch macht, ist, wenn wir dann auf der Straße gehen oder so, dann zieht sie dann so den Galler hoch und den spuckt sie dann so ungefähr den Leuten vor den Füßen. Auch eine üble Angewohnheit. Ja. Das macht deine Mutter, das machen eigentlich Männer eher, ne? Dieses mit Rausspucken, wo ich immer denke, warum machen die das? Wie blöd, ne? Ja, so ungefähr. Weißt du, warum sie das macht? Keine Ahnung, also wenn sie da gerade mal wieder festsitzen hat, dann macht sie auch schon richtig so dieses... Mhm. Also ist schon ziemlich vulgär so, ne? Ja, und dann sage ich auch zu ihr, jetzt nimm doch mal das Taschentuch, aber nein, das muss dann immer so richtig so... Das heißt, also alle Diskussionen und Gespräche darüber bringen gar nichts? Nee, weil sie kriegt das selber gar nicht so mit, das ist eher unbewusst bei ihr, ne? Du bist du mit dieser Angewohnheit deiner Mutter auch aufgewachsen? Eigentlich nicht. Also mir ist es jetzt in den letzten 2 Jahren mehr aufgefallen. Mhm. Solche Sachen, wenn ich könnte mir vorstellen, dass solche Sachen einen unter Umständen sogar richtig aggressiv machen können, ne? Ja, teilweise. Wenn man das bei anderen Leuten ätzend findet, sowas. Wenn wir jetzt irgendwo, also meine Mutter und ich gehen öfters auch am Wochenende einen trinken. Mhm. Und wenn wir dann irgendwo sitzen und uns dann mit Leuten unterhalten und sie sich dann mal umdreht und dann so richtig so, boah, dieser Rülpser rauskommt. Das ist mir dann auch schon ziemlich oft unangenehm. Aber wenn du dann sagst, Mensch, reiß dich mal ein bisschen zusammen, Mutti. Oder du sagst es noch drastischer. Was sagt sie denn da darauf dann? Sie merkt es doch selbst, dass sie das macht. Ja, dann sagt sie, tut mir leid, da kann ich auch nichts für. Also sie steht zu ihrem Rülpsen. Sagen wir es mal so, sie macht es ja nicht mit Absicht. Das ist ja eher unbewusst. Weil wenn es kommt, dann kommt es und dann macht sie es einfach. Sie denkt da gar nicht drüber nach. Was sagen denn so die anderen Leute in ihrer näheren Umgebung dazu? Also die sie nicht so gut kennen, die sagen ja gar nicht zu. Und Bekannte, die lachen meistens darüber, aber die kriegen das ja auch nicht so oft mit wie ich, ne? Wie ist es so in der Familie? Lebt ihr beide alleine oder gibt es noch mehr in der Familie? Nee, wir leben zusammen alleine. Mhm. Das hat so ein bisschen so einen Assi-Touch, ne? Ja. Ne? Wenn man das so sich vorstellt und wenn man das so... Aber du meinst, dass du sie nicht umerzogen bekommst? Nein. Ist es denn so schlimm, dass dich das sogar manchmal so richtig auf Distanz zu deiner Mutter bringt? Ja. Das schon. Sie hat auch eine Angewohnheit, im Kaufhaus mal so kleine Sachen in die Taschen zu stecken. Mhm. Und da gehe ich auch schon... 2-3 Gänge weiter, ne? Weil mir ist es halt absolut peinlich und ich kann das auch nicht sehen, ne? Wenn sie sich da irgendwelche Sachen in die Taschen steckt. Macht sie das aus Not? Habt ihr wenig Geld? Oder macht sie es auch aus, dass es eine blöde Angewohnheit ist einfach? Eine blöde Angewohnheit und es, man spart Geld und, Und das sind halt nicht jetzt, also es sind Sachen bis zu 20 Mark. Also völlig unsinnig im Prinzip, ne? Sie riskiert da Ruf und Strafen und das müsste alles gar nicht sein. Nee, sie wurde auch schon erwischt. Zum Glück war ich nicht dabei, weil ich glaube, dann wäre ich im Erdboden versunken. Mhm. Also man kann solche Angewohnheiten von ganz nahen Leuten, die man nicht mag, dann eher ertragen, wenn man nicht mal so ganz nah beieinander wohnt. Also Auf jeden Fall. Wenn du irgendwann ausziehst, was ja vielleicht bald sein könnte, weiß ich nicht, oder was du da planst, dann kann man eher damit auch umgehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mandy, danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss. Monika, 38. Hallo Monika. Hallo Domian. Ja. Ja, also ich rieche furchtbar gerne an Leder. An Leder? Ja. Das kann ich auch wiederum nachvollziehen. Warum riechst du gerne an Leder? Den Geruch finde ich sehr toll. Ja. Und den brauche ich vor allen Dingen beim Einschlafen. Das ist ja lustig. Du liegst also mit deinen Schuhen und deiner Handtasche im Bett, oder wie? Nein, so schlimm nicht. Obwohl ich mir kurz vor Weihnachten ein neues Portemonnaie gekauft habe, das roch so wunderbar nach Leder. Das habe ich mir dann erstmal mit ins Bett genommen. Aber ansonsten habe ich Lederstücke zu Hause. Die kaufe ich mir auf dem mittelalterlichen Markt. Oder aber ich lasse sie mir aus dem Urlaub mitbringen. Ja. Wo man ja schöne Lederhandtaschen und auch Ledermäntel kriegen kann, dann fragen dann Freunde und Bekannten, ob sie nicht Lederreste haben und bringen die dann mit. Es muss aber relativ neues Leder sein, ne? Weil das intensiver riecht. Ja, genau. Und nimmst du diese Lederstückchen dann auch immer mit ins Bett? Ja. Auch nachmittags, wenn ich auf der Couch liege und Fernsehen gucke, habe ich auch das Leder über die Nase. Dann hast du ein Wort zum anderen. Irgendwie so ein kleines Läppchen, also so Stücke stelle ich mir vor, so Lederstücke sind das. Ja, so groß wie ein Staubtuch. Ja, und das hältst du auch dann so an die Nase? Ja. Mhm. Ist ja auch abgefahren. Ja, das hatte ich mir damals angewöhnt, als ich mit meiner Tochter in Umständen war, habe ich mir neue Schuhe gekauft, fand den Geruch so toll, dass ich dann beim Fernsehen an meinen Lederstiefeln gerochen habe. Ich habe das natürlich nicht gemacht, wo mein Mann dann da war. Natürlich nicht. Was soll der denken, ne? Eine Schuhfetischistin ist... Ja, der fand das sowieso nicht gut, was ich mir in der Schwangerschaft an Marotten angewöhnt hatte. Also du bist verheiratet. Ich war. Du warst, also du warst lange verheiratet, hast mit einem Mann zusammengelebt. Und der hat diese Sachen mitbekommen. Ja. Irgendwann. Ja. Hat der nicht dann auch wirklich an dir gezweifelt, wenn du mit Lederstückchen ins Bett gegangen bist? Nö. Das fand er dann normal. Das fand er gut. Er hat mir sogar extra immer von der Firma, wenn neue Lederhandschuhe, also so Arbeitshandschuhe gekommen sind, hat er mir dann auch so ein paar Handschuhe mitgebracht. Nur ist die Überlegung bei Leder naheliegend, dass dieses auch einen sexuellen Faktor hat. Ich weiß aus der SM-Szene, aus der Leder-Szene, dass die Leute nicht nur die Sachen mögen, weil sie schön sind zum Anziehen, sondern weil sie auch diesen Geruch sehr stimulierend finden. Ist das bei dir irgendwie auch so ein bisschen verbunden? Nee. Das überhaupt nicht. Das habe ich noch nie damit verbunden. Ja, einfach, du magst einfach diesen Geruch gerne und mehr nicht. Mhm. Steigert sich das eigentlich so im Laufe der Zeit noch? Ja, also wenn ich merke, dass der Lappen nicht mehr nach Leder riecht, dann schneide ich mir einen neuen Lappen. Den alten schmeiße ich aber auch nicht weg. Das ist ja die ganze Wohnung voll Lederläppchen. Ja, ich habe sie alle in eine Tüte gesammelt, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal wieder Geruch von Leder annehmen. Ist das so? Nee, leider bis jetzt nicht. Dann mir hat mal einer gesagt, ich müsste das kühl stellen und nicht in der Wohnung behalten. Also solltest du dir noch einen Kühlschrank anschaffen, nur für deine Lederstückchen? Ja, das wäre nicht schlecht. Wie viele Säcke hast du denn schon voll stehen bei dir? Zwei. Kann man sich das vorstellen, so große Müllsäcke voll? Nee, zwei große Einkaufstüten voll. Zwei Einkaufstüten. Die Lappen sind ja nicht groß, so gerade mal, dass sie von einem Ort zum anderen reichen. Ich will ja kein Leder unnötig verbrauchen. Nein, natürlich nicht, wollte ich jetzt gar nicht unterstellen. Ich stelle mir dieses Bild auch sehr schön vor, wenn du nach mich erst ganz entspannt bist und hast dieses Lederstückchen dann auf deinem Gesicht liegen. Ja, es sieht natürlich blöd aus, ich weiß, aber das ist mir eigentlich egal, mich sieht keiner, außer jetzt meine Tochter. Und die hat sich dran gewöhnt. Gibt es denn sonst noch jemanden außer Mann und Tochter, die das weiß oder wissen? Nee, von meinem Mann bin ich ja schon längst geschieden. Mhm. Den Partner, den ich zwischendurch hatte, der hatte das, ja, der fand das gut. Der hat mir auch die Handschuhe immer mitgebracht. Mhm. Und jetzt lebe ich seit 4 Jahren alleine. Und die beste Freundin weiß dies? Die weiß das auch. Und das ist auch okay, ist akzeptiert. Ja, die weiß das, wir sind schon auch im Urlaub gewesen. Kann es denn auch schon mal passieren, dass du die beste Freundin zum Kaffee einlädst und du mit deinem Lederstückchen da sitzt und während ihr euch unterhaltet über, die Queen Elizabeth oder sowas, dass du in deinem Lederstückchen schnupperst? Nein, das nicht. Aber wenn sie mal überraschend in der Tür steht und sieht mich auf der Couch liegen mit dem Lederlappen auf der Nase, dann grinst sie sich zweien, aber sagt nichts dazu. Du müsstest eigentlich, Mandy, auch eine Ledergarnitur haben, ne? Nein, das habe ich nicht. Aber das wäre doch eine gute Idee mal, als nächste Anschaffung. Ja, die sind zu teuer. Und außerdem verlieren die ja so schnell den Geruch. Stimmt, ja. Dann müsste ich mich ja in jede Ecke legen, dann würde das auch ja richtig aus. Aber das wäre natürlich ein Fest für dich, ne? Wenn die ganze Wohnung voll Ledersessel stehen würde. Ach, das wäre toll. Ja. Du wüsstest gar nicht, wohin du gehen solltest, ne? Das wäre was. Der Geruch, den finde ich so toll. Ich möchte gar nicht aus solchen Läden rausgehen, aber irgendwann muss man, ja? Es ist auch völlig egal, was für ein Leder es ist. Ja. Hauptsache Leder. Leder hat ja so einen Grundgeruch, die sind ja auch ähnlich. Ne? Ja. Wildleder nicht so sehr wie normales glattes Leder. Farbe ist auch egal. Ist mir auch egal. Völlig egal. Hast du jetzt gerade auch ein Lederläppchen da? Ja, sogar ein großes. Großes. Das ist das Maße, was die Leute alles machen, während sie diese Sendung verfolgen. Das würde ich gerne mal durch die Kamera direkt in eure Zimmer reingucken. Ich hätte, glaube ich, mein größtes Vergnügen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, meine Liebe, Monika, viel Spaß mit dem Leder. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Edith am Telefon und die ist 35. Hallo, Domian. Hallo, Edith. Ja, also ich habe auch eine Marotte, das ist Buchstabenzählen. Buchstabenzählen? Wie, wo, wann? Überall und in jeder Situation. Also das habe ich mir nicht richtig angewöhnt, sondern das habe ich einfach so seit vielen Jahren und ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Also wenn du mit dem Auto durch eine Stadt fährst. Genau, ich sehe eine Litfaßsäule. Genau, du siehst irgendwo Beschriftungen. Genau, dann habe ich in Sekundenschnelle erfasst, wie viele Buchstaben dieser Satz hat. Siehst du mich im Fernsehen im Moment? Ja. Wie viele Buchstaben habe ich denn hier hinten? Live hat 4 Buchstaben. Radio 1 Live 13, also insgesamt 17. Ja, toll, klasse. Und hier vorne stehen ja auch noch ein paar Buchstaben. Domian, 6. auf wie viele Buchstaben kommst du denn schon mal so bei so einer Bahnfahrt zum Beispiel oder Autofahrt? Ach, das ist kein Problem. sehen, ich kann ein Buch lesen und nebenbei das Kapitel abzählen. Also ich begreife den Sinn und zugleich die Anzahl der Buchstaben. Das ist ja irre. Und wenn du ein Buch liest oder wenn du eine Zeitung liest, dann zählst du die Buchstaben auch? Nee, die zähle ich nicht. Ich sehe die Wörter und habe das Gefühl dafür, wie viele Buchstaben ein Wort hat und zähle eigentlich nur noch die Summen der Wörter zusammen, ja? So muss man sich das vorstellen. Mhm. Es ist natürlich jetzt ärgerlich, weil die neue Rechtschreibung einführen und ihnen natürlich jetzt total durcheinander kommen. Also, ich habe es immer noch nicht so ganz kapiert. Also, wenn du jetzt, nimm mal das Beispiel Zeitung. Ne? Du hast Zeitung hat 7 Buchstaben, zum Beispiel. Ja, ist klar. Ich meine, du schlägst jetzt eine Tageszeitung auf. Ja? Und liest da so einen Artikel. Genau. Clinton-Sex-Affäre, ne? Und da ist jetzt ein ganzer Artikel zu. Ja? Registrierst du dann alle Worte, die in dem Artikel drinstehen? Also, ich registriere den Sinn des Artikels und zugleich die Anzahl der Buchstaben. Und du kannst, also hinterher könntest du sagen, wie viele Buchstaben dieser Artikel hätte. Genau. Das ist ja verrückt. Du musst zu Thomas Gottschalk. Nee, das ist ja genau das Problem. Ich kenne eine einzige Person, die diesen Tick auch hat und die ist bei Wetten, dass bei Frank Elstner damals aufgetreten. Ja. Das war ein Mann aus der Schweiz. Und der hat das also auch gehabt, diesen Tick. Und das ist die einzige Person, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die diesen Tick hat. Aber der war aber verdammt langsam. Also aber Frank Elstner, das ist sehr lange her. Du solltest genau. Du könntest dich doch nochmal bewerben bei denen. Ja, aber irgendwo schämt man sich ja, dass man so einen Quatsch macht. Also es ist ja sinnlos, total sinnlos. Es ist völlig sinnlos. Wobei es hat auch viele Vorteile. Ich habe also schon viel davon profitiert, diesen Tick zu haben. Inwiefern? Ich kann mich erinnern, ich war 18 Jahre alt, war damals mit meiner Clique unterwegs in einer Kneipe und die Wirtin hat also durch meinen Freund durch Zufall diesen Tick erfahren und hat also jedes Mal, wenn ich in die Kneipe reinkommen bin, hat sie gesagt, wenn ich jetzt heute diesen Artikel, also die Anzahl der Buchstaben dieses Artikels, den sie für mich ausgesucht hat und den sie vorher schon abgezählt hat, sagen kann, habe ich alles frei. Essen, trinken und zwei Jahre kein Pfennig bezahlt. 2 Jahre lang? Genau. Das ist ja toll. Weißt du noch, wann du und wie du drauf gekommen bist? Nein. Ich kann es nur so erklären, ich habe als Kind, war ich viel im Krankenhaus gelegen und habe viele Bücher gelesen. Ich habe also mit 5 Jahren schon angefangen, Bücher zu lesen und das bekommt man vielleicht irgendwo Gespür für die Wörter und für die Rechtschreibung. Mhm. Man muss ja sehr gut in Rechtschreibung sein, damit man das eigentlich durchziehen kann. Ja? Man kann aber auch sagen, dass es dir Spaß macht. Es macht mir Spaß, aber es ist auch ein Zwang und ich leide manchmal drunter. Ach so, aber es ist noch nicht so schlimm, dass du deshalb zum Psychologen gehen musst. Nee, das nicht. Nee. Es ist sinnlos, aber viele Dinge im Leben sind sinnlos, ne? Ja klar, aber ich meine, bei Glücksrad hätte ich wahrscheinlich großen Erfolg. Also ich finde, du solltest dich vielleicht darum doch nochmal bewerben. Also da haben ja viele Leute Respekt vor, wenn jemand das kann. Ich finde es toll, also ich Hut ab, ich finde das klasse. Ja, manche sagen, hey, das ist toll, manche sagen, du spinnst. Ich finde nicht, dass du spinnst. Ich finde das eine tolle Sache. Liebe Edith, viel Spaß weiterhin. Vielleicht sehen wir dich bald im Fernsehen. Okay. Das wäre schön. Tschüss, Edith. Tschüss. So, Edith, jetzt bin ich gespannt auf Inge. Hallo Inge. Ja, hallo jetzt Domian. Jetzt muss ich Inge kurz mal eben den anderen Leuten erzählen, du bist die Halterin, die Hundehalterin von Ilka. Richtig. Und du hast uns gestern erzählt, dass Ilka immer bellt, wenn ich im Fernsehen bin, wenn ich auftrete, wenn der Vorspann vorbei ist und ich guten Tag sage. Und ich habe sie, sie bellt wieder. Und ich habe vorhin versucht, sie zu beruhigen. Hat's geklappt? Ja, es hatte etwas Wirkung. War nicht so besonders, aber es hat etwas geklappt. Hat sie sich nicht völlig gewundert, dass der Mann im Fernsehen ihren Namen kennt und sie anspricht? Doch, auch. Es war wirklich eigenartig. Das werde ich jetzt öfters, das Video mal so abends anmachen. Genau, damit vielleicht sie sich... Vielleicht klappt das dann. Inge, ich habe 2 Faxe bekommen zu unserem Thema. Und da schreibt mir André, er sagt, ich denke mir, Ilka bellt den Hirsch an hinten. Kann das sein? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich eigentlich auch nicht. Und ein anderes Fax kommt aus Berlin von Jana und sie schreibt, lieber Domian, das Rätsel, warum Ilka dich nicht mag, ist doch ganz einfach zu lösen. Kannst du dich nicht daran erinnern, dass du vor etlichen Monaten mal Hundefutter in der Sendung genüsslich verspeist hast und alle Hunde leiden unter Futterneid? Vielleicht liegt es daran. Kann das sein? Glaube ich auch. Auch nicht. Wir lösen das Rätsel nicht. Aber ich glaube, dass ich ihr so ein klein bisschen sympathischer geworden bin. Kann das sein? Ist möglich. Luca, guck mal hier. Also wir bleiben mal am Ball und wir trainieren das weiter, würde ich sagen. Du guckst schön fleißig abends immer unsere Sendung und ich zwinker der Ilka mal zu. Und du kannst ihr das Band ja ab und zu mal vorspielen, damit sie merkt, dass ich auf jeden Fall. Damit ich ein ganz netter Mann bin. Der nette Mann aus dem Fernsehen. Ilka, schau, da ist du mehr. Ja, hallo Ilka. Pulli. Wie sagt man denn zu Hunden? Wie beruhigst du sie denn? Ja, in dem Moment, dass ich ihr wirklich, wenn es ganz schlimm ist, die Schnauze zuhalten muss, wenn sie nicht aufhört. Das kann ich ja nicht. aber sonst im Großen und Ganzen nicht. Kriegst du den auch im Griff. Ja. Liebe Inge, schönen Gruß an Ilka. Alles klar. Und wir bleiben uns treu gegenseitig. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss, Inge. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. Unser Thema peinliche Angewohnheiten und peinliche Marotten. In der Technik war es Jürgen Wilde. Und morgen sind wir auch wieder da, klar. 1 Uhr, Radio 1 Live. Und WDR Fernsehen dann mit einer offenen Talkradio-Sendung, Talkradio-Show für alle eure Themen. Alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.